Lektion 3, Übung L, B, Beispiel. Konferenzbeginn? Die Konferenz beginnt um 9.30 Uhr. Die Konferenz beginnt um 9.30 Uhr. Die Konferenz beginnt um 9.30 Uhr. Und das Ende? Die Konferenz ist um 15.30 Uhr zu Ende. Die Konferenz ist um 15.30 Uhr zu Ende. Die Konferenz ist um 15.30 Uhr zu Ende. Dauer? Die Konferenz dauert 6 Stunden. Die Konferenz dauert 6 Stunden. Die Konferenz dauert 6 Stunden. Bitte beginnen Sie. Konferenzbeginn? Die Konferenz beginnt um 9.30 Uhr. Und das Ende? Die Konferenz ist um 15.30 Uhr zu Ende. Dauer? Die Konferenz dauert 6 Stunden. Kursbeginn? Der Kurs beginnt am Montag. Und das Ende? Der Kurs ist am Freitag zu Ende. Dauer? Der Kurs dauert 5 Tage. Beginn Mittagspause? Die Mittagspause beginnt um 12.30 Uhr. Und das Ende? Die Mittagspause ist um 13.15 Uhr zu Ende. Dauer? Die Mittagspause dauert 45 Minuten. Danke.